aus der Heimat hinter dem Blitzen rot, da kommen die Wolken her. Aber Vater und Mutter sind lange tot, es kennt mich dort niemand mehr. Es kennt mich dort.